WDR 3. Hörspiel. Meine Damen und Herren, in unserer Reihe Literarische Machenschaften hören Sie heute Arsenik oder Jedes Opfer tötet seinen Mörder von Claire Goll. In dem Laden sind alle meine Erinnerungen, verstehen Sie? Gabi hat meine Vergangenheit mitgekauft, nicht wahr? Er ist Arzt in Pardigon. Er ist nicht wiedergekommen, aber vielleicht habe ich auch zu viel von ihm verlangt. Suzanne Amiel ist elternlos aufgewachsen. Und sie hatte einen strengen Vormund, der jede ihrer emotionalen Regungen und die berechtigten Träume eines Kindes als Fantastereien abtat und sie sogar unerbittlich dafür bestrafte. Also drängte sie von klein auf alles in sich zurück. Sie lebte in einem Kokon. In seiner Praxis waren so viele Menschen. Ich musste ihn mit all diesen Leuten teilen. Aber er konnte doch seine Patientinnen nicht aus der Ferne untersuchen. Und ich kann ihm doch nicht nachlaufen. Aber wenn ich den Laden wieder habe... Da steht sie nun um 7.30 Uhr in der Früh und wartet auf das Zeichen von drüben. Doch die Ladentür geht nicht. Es ist zum Verrücktwerden. Guten Morgen, Mademoiselle Suzanne. Guten Morgen, Emil. Na, was macht das Geschäft? Ach, immer das Gleiche. Sie wissen ja, Mademoiselle Suzanne. Ah, Monsieur Merli, so früh schon unterwegs? Ja, meine Zeitung holen. Am Bahnhof. Bis die Post kommt, das dauert ja ewig. Guten Morgen, Monsieur Diot. Guten Morgen, Monsieur Diot. Guten Morgen, Mademoiselle Suzanne. Guten Morgen, die Herren. Ich hab's leider eilig. Mein Messerchen wartet. Es geht nichts über die Gesundheit. Schönen Tag allerseits. Tut mir leid, Mademoiselle Suzanne. Die Zeitungen sind mal wieder nicht angekommen. Da müssen wir wohl auf den nächsten Zug warten. Und ich muss wohl wieder einen Zettel ins Fenster hängen. Arsenik oder Jedes Opfer tötet seinen Mörder. Von Claire Goll. Regie Uwe Scharek. Die Klingel von drüben. Von hier aus kann ich alles sehen. Guten Morgen, Mademoiselle Suzanne. Also, wenn man Sie so sieht, dann möchte man gern einer der Alten sein, die Sie im Bad überraschen. Ich habe doch gar kein Badezimmer, Herr Richter. Na ja. Ja, dann schönen Tag noch, Mademoiselle Suzanne. Mal sehen, was er uns bringt. Wo er doch so angenehm begonnen hat, wird das Glück sicher lächeln. Das Glück wird lächeln. Hellsehen müsste man können. Eine Hellseherin. Die könnte wissen, was das Leben mit Gabi vorhat. Eine Krankheit. Vielleicht ein Unfall. Dann muss Gabi den Laden schließen. Diese Klingel. Da steht sie. Um 10 Uhr früh am helllichten Tag und hört das Zeichen. Und doch geht die Ladentür drüben gar nicht. Wenn das nicht zum Verrücktwerden ist. Meine Ohren sind krank. Guten Morgen, Mademoiselle Suzanne. Ich bräuchte bitte dringend von dem linierten Briefpapier. Haben Sie noch davon? Aber ja, Madame Emery, Moment. Das billigste Papier. Und wie geht es Ihnen, Mademoiselle Suzanne, eingewöhnt im neuen Betrieb? Und drüben, Madame Gabi? Offen gesagt, sie ist mir zu modern. Sollen wir alle in diesen schamlosen Hütchen herumlaufen, die fast nichts von der Frisur bedecken? Madame Gabi weiß noch nicht, dass es hier nicht so pariserisch zugeht wie in Pardigon-les-Bains. Und dass man bei uns jeder Kundin einen anderen Hut machen muss. Sonst ist einer auf die andere eifersüchtig. Ach, Sie sind mir widerwärtig. Gabi war erste Modistin in Pardigon-les-Bains. Sie könnte mit den größten Pariser Häusern konkurrieren. Warum geht sie dann nicht gleich nach Paris? Wir in Lavalier brauchen von Pardigon keinen Schick zu lernen. Gabi macht viel schönere Hüte als ich. Die Damen von Pardigon kommen extra herüber zu uns. So, von Pardigon. Widerwärtig. Seit Gabi drüben ist, hat sich die Kundschaft verdreifacht. Und Monsieur Grieux besucht sie immer noch, Mademoiselle Suzanne? Totenstille. Man hört nur das kranke Herz Suzannes klopfen. Natürlich. Jeden Tag. Ist ja nicht weit. Hier, Ihr Briefpapier. 12 linierte Bogen und die Kuverts. Guten Tag noch, Madame Emery. Entschuldigen Sie mich. Ich muss dringend noch eine Bestellung fertig machen. Wie? Ja. Ah, wie ich sie hasse. Alle. Ich dachte, es wird besser. Und nun sehne ich mich zurück. Schlimm. Schlimmer als Geisteskrankheit. Hallo, Tante Susu. Malu, Liebling. Au, Tante Susu, du tust mir weh. Verzeih, Malulu, Liebling. Aber deine Augen sind das einzige Stück blauer Himmel, das man in dieser engen Straße zu sehen bekommt. Und darüber freue ich mich so. Willst du mir ein wenig helfen, Püppchen? Karten auspacken? Mama fragt, ob du mal rüberkommen kannst. Um 6 kommt der Reisende für Schnüre und Bänder. Und Mama weiß nicht, wie viele Meter du mal vorbestellt hast für die nächste Saison. Niemand soll mir nachsagen, ich sei nicht hilfsbereit meiner Nachfolgerin gegenüber. Du kannst ruhig rübergehen. Ich passe auf deinen Laden auf. Aber natürlich, Herzchen. Natürlich komme ich. Sag ihr das. Hier, nimm noch ein Päckchen Abziehbilder mit. Oh, wie schön. Guten Morgen. Guten Morgen, Dr. Marwall. Vor dem Karussell der Sehnsucht stehen Mädchen und beginnen, es zu drehen. Danke, Tante Susu. Guten Morgen. Ach, guten Morgen, Monsieur Schmidt. Es gibt heute keine Zeitung, Monsieur Schmidt. Sie werden Ihren Ton erst morgen bekommen. Quel malheur. Und wie bleibe ich nun auf dem Laufenden? Ein köstlicher Mensch. Er meint, er sei etwas Besseres, weil er den Ton bezieht. Dabei langweilt ihn die Zeitung so, dass er im April erst die Nummern von Februar und im Februar die vom Dezember liest, sagt seine Frau. Aber Hand aufs Herz, Dr. Marwall. Sie brauchen doch auch nichts. Oh, wer weiß? Die Sirene vom Rathaus. Einer der 365 Vormittage in Lavalier ist abgelaufen. Der Nachmittag in der Provinz verläuft ebenso ereignislos. Hallo, Tante Susu, es ist gleich 6. Gut, dann pass schön auf den Laden auf, Malulu. Madame, nehmen Sie sie beide. Ja, die stehen Ihnen wie ein Gesicht, aber beide. Ach, Susanne, ich kann gerade nicht. Sie sehen, ja. Meinen Sie wirklich, Susanne, Gabi? Ich gesagt, weiß. Madame. Ich bin da. Was meinst du? Sowas trägt man jetzt in Paris. Und die Frau von Staatsanwalt Thivier hat auch so einen. Aber oh, dieser hier ist auch Madame. Gabi sagt, dass er mir auch gut steht. Aber beide, das können wir uns doch gar nicht leisten, oder? Im Hinterstübchen kichern die Arbeiterinnen miteinander. Susanne blickt zum großen Spiegel hinüber. Bin mal schnell herübergefahren. Otto? Jetzt fällt es mich sogar hier an. In meinem Laden. Meinem Laden? Wieso in meinem Laden? Das ist nicht mehr mein Laden. Das wären dann genau 218 Francs. Vielen Dank, Monsieur Dame. Beehren Sie mich bald wieder. Und einen schönen Abend noch. Diese Stimme. Ihr Gang, Ihre Haltung. Ihr Geruch, Ihre Frisur, Ihr Kleid. Ich hasse Sie. Der Reisende scheint sich verspätet zu haben, Susanne. Ich werde Sie rufen, wenn Sie Malu nicht so lange allein lassen wollen, drüben im Laden. Nein, nein, nein. Sie wissen doch, wie gern ich Ihnen einen Gefallen tue, Gabi. Ich kann warten, wenn ich nur hier sitzen kann. Bin mal schnell herübergefahren zwischen 2 Patienten. Es ist ja nicht weit. Hier am Spiegel hat er mich geküsst. Dort im Eck und hier. Und hinten, in der Stube. Überall tote Küsse. Bei mir drüben gibt es keinen solchen Spiegel. Da ist alles leer. 92 Francs. Was sagst du dazu? Kauf ihn doch. Aber 92 Francs. Meine Preise sind fest. Entschuldigen Sie mich. Geht es nicht ein bisschen leiser? Ich habe Kundschaft. 92 Francs? Ja, viel zu teuer. Eine gute Wahl. Warten Sie, ich packe ihn ein. Nein, 90 oder gar nicht. Komm. Moment, so warte doch, Liebling. Ja, hat man denn so etwas schon gesehen? Ungeruppeltes Pack. Bleibt doch in eurer Gosse oder wo der Pfeffer wächst. Ich hasse Sie. Ich hasse Sie. Susanne will Gabi gewiss nichts Schlimmes. Nur weghaben will sie sie. Weg um jeden Preis. Neubelebung durch Hypnose. Magnetische Therapie. Susanne sitzt auf ihrem Bett, eine Zeitung auf ihrem Schoß. Sie hält sie gegen das Kerzenlicht. Zwangszustände, Verfolgungswahn, Manien, auch durch Fernwirkung. Fernwirkung? aber nicht von Bordeaux bis Lavalier. Schleierten Mysterien, strengste Diskretion. Madame Lévry, Rue de Martyr 6, Paris 9. Bezirk, 3. Stock links. Von Paris bis Lavalier, das ist etwas anderes. In Paris ist alles möglich. Straflos aus dem Hinterhalt. Den Widersacher aus der Ferne treffen. Dabei kann man nicht ertappt werden. Dass sie noch nie daran gedacht hat, viel besser als Feuer legen. Ich wusste, dass sie kommen würden. Sie wussten? Ich sah es in meinen Karten. Natürlich. Und geblendet von einigen gedruckten Worten. Strengste Diskretion. Diplomiert von der Akademie für hypnotische Studien. Macht Suzanne einer ihr unbekannten Madame Lévry intimste Mitteilungen. Der Laden enthält alle meine Erinnerungen. Verstehen Sie? Die Liebe eines Jahres. Gabi hat meine Vergangenheit mitgekauft. Wissen Sie, er sprang aus seinem Wagen, riss die Tür auf und es klingelte. Ich werde Ihnen Ihren Freund wiedergeben, mein Kleines. Er hat Sie selbstverständlich wegen einer anderen verlassen. Eine andere? Daran habe ich noch nie gedacht. Nein, er ist einfach nicht mehr gekommen. Vielleicht habe ich zu viel von ihm verlangt. Ganz gleich, welche Ursache seiner Untreue zugrunde liegt. Sie sollen ihn wiederhaben. Natürlich, es ist nur etwas teurer. Er war nicht mehr bei mir seit dem Tag, an dem ich den Laden verlassen habe. Aber wenn ich den Laden... Nein, meine Nachfolgerin hat ihn erst vor 6 Monaten gekauft und sie wird ihn mir kaum zurückverkaufen. Das lassen Sie nur meine Sorge sein. Im Namen unserer Akademie verspreche ich Ihnen einen dauerhaften Erfolg. Schreiben Sie mir hier die genauen Namen der betreffenden Personen auf. Gabi Thomas in Lavalier und Otto Grieux in Pardigon. Er ist Arzt. Gut, das macht dann 900 Francs. Jede Angelegenheit zu 450. Ich mache Ihnen einen Vorzugspreis. Der Tarif der Akademie ist eigentlich 500 pro Fall. Die Satzung, Sie verstehen. 900? Wir haben doppelte Arbeit, verstehen Sie? Ein schwerer Kampf mit der Fatalität. Wir müssen die Lebenskurve von 2 Menschen verändern, möglicherweise gar 3. Denn vielleicht hat Ihr Freund eine neue Liaison. Natürlich. Wann werden sich die ersten Zeichen Ihrer Fernwirkung auf Gabi zeigen? Noch in dieser Woche. In 14 Tagen sind Sie wieder in Ihrem Geschäft. Und wenn es misslingt? Misslingt? Wie können Sie nur so ein Wort aussprechen? Sie fordern durch Ihre Zweifel das Schicksal heraus. Nein, nein. Haben Sie zu mir Vertrauen, mein Kind. Die 8 Tage sind längst verstrichen. Und weitere 8 dazu. Alles ist wie sonst. Inzwischen ist es April, der unberechenbarste aller Monate. Und es regnet und regnet. Man könnte neurasthenisch davon werden. Diese teuflische Klingel, sie geht und geht, öfter denn je. Gabis Geschäfte laufen glänzend. Salon Suzanne, Mode und Putz, Trauer in 24 Stunden. Ja, das wäre es. Ei, so schreckhaft, Mademoiselle Suzanne. Wie geht es Ihnen? Ich bin einer Schwindlerin ins Garn gegangen. Ich bräuchte noch von meinem Briefpapier. Mademoiselle Suzanne. Ja, natürlich. Sie sehen schlecht aus, Kindchen. Ich werde Dr. Marval bitten, nach Ihnen zu schauen. Ach, Dr. Marval. Eine so schöne Frau. In ihrem Alter ohne Geliebten. Weiß Gott, was sie alles mit sich anfängt, um sich auszuhalten. Ach, Dr. Marval. Blutarmut, Mademoiselle Suzanne. Ich werde Ihnen ein Stärkungsmittel verschreiben. Faulerschen Likör, etwas arsenik. Regt den Appetit an. Am ersten Tag 1 Tropfen, am zweiten 2, bis zu 10 Tropfen. Aber vorsichtig, Nicht alles auf einmal trinken, sonst vergiften wir uns. Ach, Doktor, wie habe ich mich aus dem Hutladen fortgesehnt. Tag und Nacht. Genauso heftig, wie ich mich jetzt wieder zurücksehne. Wie habe ich den Makler bestürmt? Haben Sie noch immer keine seriöse Käuferin für mich? Ich möchte hier heraus. Das Hütemachen, die gebückte Haltung, das ermüdet mich. Ich brauche eine leichtere Arbeit. Na ja, vielleicht. Mal sehen. Warum kann ich ihr nicht glatt heraus sagen, dass ich meinen Laden wiederhaben will, weil... Ja... Weil ich Otto brauche? Nein. Ausgeschlossen. Ich bringe dir eine Erfrischung, Susanne. Kräutertee. Ich habe die Kräuter selbst gepflückt, im Mondenschein. Da wirken sie ganz anders. Danke, Madame Schmidt. Ach, du überanstrengst dich, Suzette. Ganz allein in dem Laden. Gerade der Mangel an Arbeit in diesem Laden macht mich krank. Wärst du doch lieber drüben geblieben. Wo drüben? Im Hutladen. Ich habe dir immer davon abgeraten, ihn aufzugeben. Ich habe es noch nie bereut. Vielleicht wäre es gut für dich, einen neuen Hutladen aufzumachen. Einen neuen aufmachen? Ist das hier ernst, Madame Schmidt? Ich bin froh, dass ich den alten los bin. Einen kleineren vielleicht. Er braucht doch gar nicht so groß zu sein wie der von Gabi. Wie der von Gabi. Überleg es dir einmal, Suzette. Überlegen, Madame Schmidt. Was würden die Leute sagen? Ich sei neidisch auf Gabi. Ich wolle ihr Konkurrenz machen. Ja, und sie damit vernichten. Ach, Unsinn. Als ob wir nicht auch mehrere Schneiderinnen hätten. Auf jeden Fall solltest du dir eine Hilfe nehmen. Ich könnte ihr Alette ausspannen. Du wirst von Tag zu Tag blasser. Jedenfalls danke ich Ihnen, Madame Schmidt. Danke von Herzen. Ihr Alette auszuspannen dürfte ja nicht so schwer sein. Hallo, Alette. Ich bringe einen Brief von Gabi. Von Gabi? Einen Brief? Und so bitte ich Sie, in Zukunft meinen Laden nicht mehr betreten zu wollen. Mein Laden? Diese kleine, falsche Alette. Dabei hat sie mir ihr Wort gegeben, zu schweigen. Und nun soll ich meinen Laden nicht mehr betreten dürfen? Eine Zukunft ohne diesen Laden. Sie hält ihr Todesurteil in Händen. Bisher konnte ich wenigstens noch in den Zauberspiegel sehen. Diese letzte Illusion soll nun dahin sein. Nie wieder Malou sehen. Ich kann ja nicht bleiben. In diesem Papiergeschäft. In Lavalier. Auf dieser Erde. Unmöglich. Ich werde dem ein Ende machen. Noch heute Nacht. Die Medizin. Ich, Suzanne Amiel, elternlos, vermache zum Dank für alles Madame Claire Schmidt, meinen Ring mit dem Rubin, den Ehering meiner lieben Mutter, eine goldene Brosche mit Perle in der Mitte, die Servietten und Handtücher oben in meinem Schrank. Alle Läden sind geschlossen. Monsieur Dr. Jean Marval, man sammelt sich still vor meinem Haus, dann setzt sich der Zug in Bewegung. So jung und schön ins kalte Grab. Warum ist sie nicht zu mir gekommen? Ich hätte sie getröstet. Liebeskummer natürlich. Für mein Leben gern würde ich hinter meiner Leiche einhergehen. Was muss sie gelitten haben? Mit Gift. Was sagen Sie dazu, Madame Dach? Sagen Sie, ist das nicht Ihr Otto? Otto? Ach, Otto. Natürlich, das ist Dr. Grieux aus Pardigon. Wirklich? Das ist Otto? Weinend geht er hinter dem Zug her und presst meinen Abschiedsbrief gegen die Brust. Monsieur Dr. Grieux in Pardigon, den Plattenspieler und die 18 Schallplatten. Adieu, unser kleiner Tisch. Er hat sie mir geschenkt. Immer wenn er kam, haben wir sie gespielt. Warte, ich hol den Tee aus der Küche. Du bleibst sitzen. Ich verbiete, dass du dich bewegst. Hier. Probier mal. Das Gläschen mit dem faulaschen Likör. Wie es glitzert neben der Kerze. Wenn es doch nur schon morgen wäre. Oh, mein Kopf. Mein Kopf. Und dann? Was kommt dann? Vielleicht werde ich nur gelähmt. Vielleicht werde ich mich Tag und Nacht in Krämpfen winden müssen. Aber dann wird Otto mich holen lassen. Nein, niemals. Ein qualvolles Erbrechen ist die Folge. Der Likör. Er ist völlig geruchlos. Nach einigen Monaten verflüchtigt sich der Geruch, aber das tut der Wirkung nicht den geringsten Abbruch. Einige Tropfen in den Tee und... Und? Wie kann ich Gabi zu dieser Tasse Tee einladen? Jetzt, nach allem, was geschehen ist. Und so bitte ich Sie, in Zukunft meinen Laden nicht mehr betreten zu wollen. Ich kann Sie um Verzeihung bitten. Und mich dann umso leichter dafür rächen. Vielleicht hat Alette ja gelogen. Oder sie hat mich missverstanden. Und eigentlich ist ja Madame Schmidt schuld. Wenn sie mir nicht eingeflüstert hätte, einen neuen Hutladen aufzumachen. Die arme Suzette tat mir so leid, immer ganz allein zwischen all den Papieren, wo sie doch das Geplauder der Arbeiterin so gewöhnt ist. Und ein so gerechter Mensch wie Sie, Madame Gabi, muss doch zugeben, dass gerade Suzannes Hilfsbereitschaft bewundernswert war, als Sie das Geschäft übernommen haben. Gut, dann werde ich den ersten Schritt tun. Und vergib uns, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wir nehmen die Einladung zum Tee an. Heute Abend. Ich habe ein paar Petit Fours vorbereitet. Oh, aber die müssen ja mindestens 25 Francs gekostet haben. Das Gebäck auch nicht mitgerechnet. Sie sind verrückt, so viel Geld auszugeben. Und die Sonntagstassen Ihrer Mutter. So teures Porzellan muss doch geschont werden. Wie leicht kann es kaputt gehen? Der Tee sieht besonders dunkel in dem opalenen Glas aus, das einen milchigen Widerschein auf die Flüssigkeit wirft. Malou bekommt ganz hellen Tee. Wie viel Zucker, Gabi? Einen, noch einen, noch einen. Nein. Und etwas Milch, nicht wahr? Nur ja. Nicht die falsche Tasse vor das Kind. Was ist los, Suzanne? Sie zittern ja. Ach, ich bin nur so aufgeregt. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Die neuesten Pariser Modezeitschriften. Hier, die neuen weißen Filzhütchen. Ich würde sie mit schwarzen Pleurösen und Hahnfedern garnieren, Gabi. Straußenfedern und kleine Reihergestecke sind heute sehr modern. Ich zeige Ihnen, wie man die getupften Bandschleifen seitlich oder hinten garniert. Nicht, dass ihr hier bei mir schlecht wird. Malolo, bist du müde? Sie sieht abgespannt aus, Gabi. Ich will noch nicht gehen. Erst noch eine Platte hören. Bitte, Tante Susu. Gut, aber nicht diese. Doch, Tante Suzanne. Doch, doch, doch, doch, doch. Ich hab dich doch so lieb, Tante Susu. Das geht nicht. Das geht so nicht. Mir wird schlecht. Suzanne, wir gehen. Komm, Malou. Malou muss ins Bett. Die beiden gehen. Suzanne schleicht zur Haustür. Sie horcht. Nichts. Alles ruhig. Sie geht in das Schlafzimmer nebenan. Vorsichtig nähert sie sich dem geöffneten Fenster. Drüben schließt sich das Tor. Ich muss Gabis Tasse spülen, damit man keine Spuren entdecken kann. Aber welche war's? Eine riecht genau wie die andere. Mein Gott. Mein Gott. Nicht Malou. Aber ich habe doch genau aufgepasst. Wenn nun eine der Tassen springt und fortgeworfen werden muss, man könnte eine Haussuchung halten und dann fehlt eine Tasse. Man wird behaupten, dass ich die Tasse absichtlich zerbrochen habe, um sie fortwerfen zu können, damit man sie nicht chemisch untersuchen und Giftspuren entdecken kann. Aber wohin mit den Scherben? Das Fläschchen, da ist noch ein Rest drin. Vielleicht in die Hausapotheke? Oh Gott, oh Gott. Aber wozu das alles? Vielleicht war der Likör ja alt und ganz harmlos. Das tut der Wirkung nicht den geringsten Abbruch. Nein, nicht in die Hausapotheke. Unmöglich. Kann ich denn schon alle Tropfen genommen haben? Im Keller unten, zwischen den Zeitungen. Das ist gut. Als ob man nicht sofort in den Packen herumstöbern würde. Am besten, ich werfe das Fläschchen in die Ark. Und wenn mich jemand beobachtet, das Fläschchen zerbrechen. Die Flüssigkeit ist ausgelaufen. Ganz einfach. Ja. Und deshalb habe ich es weggeworfen. Wegwerfen. Ja. Das ist es. Ja. Aber wohin? Wohin? Ein Schrei. Oder? Nein. Oh mein Gott, ich verbrenne. Ich brenne. An den Füßen. An den Haaren. Ich habe gesündigt. Nie wieder will ich Böses tun. Wie immer um 7.30 Uhr der eiserne Vorhang über Suzannes Existenz. Pünktlich der Apotheker Dio, um an der Quelle sein Glas Wasser zu holen, und der Amselwirt, der zum Bahnhof eilt, um seine Zeitungen ein paar Minuten früher zu bekommen. Und Emils Hund kläfft wie immer das alte Motorrad mit den Zeitungen an. Alles ist wie sonst. Aber die Klingel ist noch nicht gegangen. Und vor dem Haus sind keine Menschen. Vielleicht habe ich alles nur geträumt. Tante Suzanne! Malu! Malu! Tante Susu, Mama ist krank. Gestern Mittag hatten wir Pilze. Mama hat sich heute Nacht mehrere Mal übergeben. Was sagst du? Pilze? Wie viele Pilze hat sie gegessen? Die ganze Schüssel. Ich mag doch keine Pilze. Die ganze Schüssel? Ach, Malouette, zu komisch. Eine ganze Schüssel Pilze. Komm, Malu. Guten Morgen, Alette. Guten Morgen, Mademoiselle Suzanne. Ist Madame Gabi in der Wohnung? Hier ist sie nicht, oder? Also ist sie hinten. Wenn Sie es sagen. Einst war dieser Raum der Ort ihrer Liebe. Nun liegt dort Gabi. Um sie herum bedrückende Enge. Möbel über Möbel. Und Fotos. Überall Fotos. Neben dem Bett Monsieur und Madame Thomas als Brautpaar. Ist das Monsieur Thomas? Ja. In memoria eterna erit justus. Die Gerichte. Das ist sein Grabstein. Märtyrerin. Ekelhaft. Ein Spruch mit vier Worten wäre billiger gewesen. Aber ich war es ihm schuldig. Diese verfluchten Champignons. Arme Gabi. Es gibt auch zu viele giftige Pilze auf der Welt. Wie soll man sich da nicht vergreifen? Ich will sofort Dr. Marval herüberbitten. Er kommt jeden Morgen in meinen Laden. Suzanne? Nein, nein. Auf keinen Fall, Suzanne. Nicht Marval. Hinzeler. Hinzeler ist billiger. Und er hat noch einen Besuch offen wegen Malu, wegen ihrer Angina neulich. Es geht ohnehin schon besser. Aber Sie müssen einen Arzt nehmen, Gabi. Sie müssen unbedingt, nicht wahr, Malu? Muss sie jetzt sterben, Tante Suzanne? Nein, Malouette, ich pass schon auf. Ich hab ja gar nichts. Nur etwas brecht euch voll. Der Organismus hilft sich schon von selbst. Ich kann auch Madame Darn bitten. Unsinn! Nun, dann werde ich sie pflegen. Ihre Hand ist eiskalt und ihr Puls ganz schwach. Das Deckchen dort ist verrutscht. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Die Pilzvergiftung spielt sie mir gefahrlos in die Hände. Trinken Sie Kräutertee. Also wie du das gemacht hast, Suzanne. Diese Aufopferung. Unter Nachbarn. Das ist doch selbstverständlich. Nicht der Rede wert. Nein, nein, nein, Kindchen. Du bist eine Heilige. Nun, wie geht es, Mademoiselle Amiel? Auf Wiedersehen, Suzanne. Eine Heilige. Wo drückt der Schuh? Nicht zufrieden mit der Papierhandlung? Also, wenn Sie sie loswerden wollen? Ich habe einen Käufer für den ganzen Plunder. Wollen Sie mir auch noch die Papierhandlung über den Kopf wegverkaufen? Aber Mademoiselle Suzanne, wer hat mich denn Tag für Tag bestürmt, den Verkauf des Hutladens voranzutreiben? Hm? Tut's Ihnen jetzt leid? Im Gegenteil. Ich möchte nur ganz fort von hier. Ja, ich möchte wegziehen. Ja, sehen Sie. Ich wusste doch, dass Sie von der Papierhandlung genug haben. Ein so schönes Mädchen wie Sie müsste schon längst in Paris installiert sein. Modesalon, Coiffeuse, Galanteriewaren. Sieh an. Die ganze Familie des Fabrikanten Le Duc. Mutter und Töchter. Alle in Gabis Laden. Das macht 4 Hüte. Wenn nicht sogar 8. Hören Sie mir überhaupt zu? Ja, was ist denn da so interessant? Ja, ja, ich möchte weg. Das Papiergeschäft liegt mir nicht. Das verstehe ich nur zu gut. La Valkyrie ist ein düsterer Ort. Acht Hüte. Ich habe ein Kurzwarengeschäft für Sie. Gerade was Sie brauchen. Nicht allzu weit von hier, in Pardigon. Pardigon? Otto hat nie gewollt, dass ich ihn dort besuche. Pardigon wird mehr und mehr von Parisern als Sommerfrische aufgesucht. Ein Kurzwarengeschäft. Dort hat Zukunft. Eine blendende Situation für Sie. Aber ich werde ihn besuchen. Als Kranke. Als Kranke muss er mich empfangen. Wann kann ich das Geschäft besichtigen? Wollen wir einen Termin verabreden? Nein, ich weiß noch nicht, wann ich hier weg kann. Ich nehme einfach den Bus. Na, wohin so früh am Morgen, Mademoiselle Suzanne? Nach Pardigon. So? Nach Pardigon? Zu Bekannten? Ich habe geschäftlich dort zu tun. Der Bus kommt gleich. Ich muss mich eilen. Was? Sie fährt nach Pardigon. Ah, zu Bekannten? Nein, geschäftlich. Geschäftlich, nach Pardigon. Zur Rue de Fleur, bitte. Geradeaus, die nächste links, dann wieder links. Also immer dem Herzen nach. Es klingt wie Otto. Zu Herrn Dr. Grieux, bitte. Er ist nicht da. Vielleicht ist er im Hospital? Nein. Er ist vor 2 Monaten nach Paris übergesiedelt. Nach Paris. Ich habe ein wichtiges Rezept verloren und wollte... Vielleicht schreiben Sie ihm. Ich gebe Ihnen seine Karte. Danke. Aber ich brauche ja keinen Arzt. Nur einen Menschen, um mich anzulehnen. Der Tag hat begonnen. Klingel, Zeitung. Klingel, Kunden. Richter Elias kommt. Der Fechtmeister Schmidt. Um sie schneller loszuwerden, ist sie kurz angebunden. Dr. Marval kann mir auch nicht helfen. Kann er mir vielleicht den Laden zurückgeben? Das geht so nicht weiter. Sie werden mir von Tag zu Tag schmaler und durchsichtiger. Wo drückt denn der Schuh, Mademoiselle Suzanne? Im Sommer heißt es 4 Wochen ausspannen. Ich werde Sie ins Bad schicken. Jawohl, nicht den Kopf schütteln. Das kostet Geld, Herr Doktor. Was man an der Gesundheit spart, ist kein Gewinn. Eines Tages fallen Sie um. Und dann haben wir die Bescherung. Ein paar Jahre früher oder später. Was macht das? Auch könnte ich es ohne Tätigkeit keinen Tag aushalten. Ich würde verrückt werden. Hier im Laden auch. Wir müssen es noch einmal mit einer faulaschen Kur versuchen. Nein, nicht. Ich denke, Dio hat das Rezept behalten. Das Gesetz schreibt es so vor. Ich werde Ihnen ein Duplikat ausstellen. Bloß nicht. Nein, nein, nein. Er hat es mir zurückgegeben. Sie sind immer so gut zu mir, Doktor. Sie ist längst nicht mehr Suzanne. So eine schöne Frau. Und welkt dahin. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Aber das ist doch selbstverständlich. Da ist ja Malou. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen, Tante Suzanne. Guten Morgen, Malulouchen. Mama hat mich schon wieder geohrfeigt. Ach, meine Kleine. Malulu, mein Vögelchen. Pass mal auf, da habe ich was für dich. Eine Kinderpost. Danke. So, nun scheint die Sonne wieder. Hm? Drinnen und draußen. Heute ist ja auch Samstag. Da wäscht die heilige Jungfrau das Hemd des kleinen Jesus, das er am Sonntag anzieht, sagt Mama. Darum scheint die Sonne, um es zu trocknen. Und jetzt schreibe ich dir einen Brief, Tante Susu. Bitte nicht hinsehen. Guten Tag, Mademoiselle Suzanne. Na, zurück aus Pardigon. Besuche gemacht. Haben Sie Ihren Otto getroffen? Sagen Sie, sind Sie am Ende wieder zusammen? Aber ist er nicht nach Paris berufen worden? Ah, da! Sehen Sie, vor Gabis Laden. Madame Le Duc mit ihren Töchtern. Schon wieder? Die wissen auch nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Ständig den neuesten Firlefanz. Naja, als Fabrikantengattin kann man sich sowas natürlich erlauben. Ich habe gern für Madame gearbeitet. Sie ist sympathischer als mancher hier in La Vallée. Ihr Mann soll die Meierei in Pardigon vergrößern lassen. Haben Sie gestern schon etwas davon gesehen? Im Vorbeifahren? Na, Malou, was macht dein Brief? Nicht hinsehen, Tante Suzanne. Das ist ein Geheimnis. Ach, Mademoiselle Suzanne, was haben Sie da für hübsche Muschelschachteln? Wir schenken dir eine neue, wenn du gehst, du alte Schachtel. Also das... Das werde ich deiner Mutter erzählen, kleines Fräulein. Na, das fehlt noch. Hoffnungslos ist das alles. Drüben bin ich eine Künstlerin. Für die Damen. Hier bin ich nur eine Papierverkäuferin. Und das soll mein Leben sein? Nun, wie gefällt Ihnen der Laden in Perdigon? Welcher Laden? Das Kurzwarengeschäft, das Sie kaufen wollen. Ich will ein Kurzwarengeschäft kaufen? Sie träumen. Ja, haben Sie nicht erklärt, dass Sie die Papierhandlung... Sie wollen mir wieder den Verkauf meines Geschäftes suggerieren. Das ist alles. Bitteschön. Komme ich ein anderes Mal wieder, wenn Sie bessere Laune sind. Überflüssig. Ganz überflüssig. Aber Sie wissen ja nicht, was Sie wollen. Ich weiß nicht, was ich will. Ich sag Ihnen, was ich will. Ich will meinen Laden abschließen und zum Mittag essen. Guten Tag. Wenn Monsieur Diot zur Heilquelle geht, um sich sein Glas Wasser zu holen, dann ist seine Frau alleine. Mein Mann sagt, er möchte das Wasser von der Heilquelle auf Flaschen ziehen. Damit könnte man reich werden. Wenn die Leute erst an das Wasser glauben, hat es denselben Effekt wie Evian oder Vichy. Glauben macht selig und führt ab, sagt mein Mann. Die Les Dux sind mit Granaten reich geworden im Krieg. Und jetzt gießen sie aus demselben Material Christusfiguren und Urnen und sowas. Allein die Steuer, die die für ihren Besitz zahlen, würde mir reichen. Ach ja, die Steuern. Eins, zwei, nun mach doch. Die Steuern bringen uns um. Sechs, sieben. Was glauben Sie, Mademoiselle Suzanne, was wir an Steuern zahlen? So. Und das Haus erst. 3.000 Francs erst vorige Woche für die Reparatur der Terrasse. Vom Dach gar nicht zu reden. Den Kostenvoranschlag vom Dachdecker habe ich noch gar nicht. So. So, Ihr fauler Chalikör, Mademoiselle Suzanne. Danke, Madame Diot. Was macht das? 2 Francs. Das Rezept brauche ich noch. Ja, natürlich. Moment. Ist denn Ihr Dach schon wieder kaputt? Schon wieder. Ja, ja, ganz recht, Mademoiselle Suzanne. Also, wie heute gearbeitet wird, eine Schande. Erst voriges Jahr haben Sie mir neue Schindeln gelegt und nun zieht es schon wieder Wasser. Aber diesmal ist es sicher bloß eine Kleinigkeit, Madame Diot. Eine Kleinigkeit, das halbe Dach, das ganze... Da hören Sie Negermusik. Unser neuer Gehilfe kann nichts wie Jazz und Tango pfeifen und seine Betttücher sehen aus. Dabei geht er jeden Abend tanzen. Und wenn ich nicht so auf dem Posten wäre, gäbe er den Kunden Arsenik statt Borsäure oder Magnesium. Ist ja alles weiß, nicht wahr? Nur der Tod ist schwarz. Ach, Mademoiselle Suzanne, was ich noch fragen wollte, das Rezept. Sie haben gestern ein Fläschchen faulerschen Likör geholt. Dafür brauche ich das Rezept. Die Vorschriften, Sie verstehen. Jede Abgabe von Gift muss genau ins Register eingetragen und jedes diesbezügliche Rezept zurückbehalten werden. Ja, natürlich. Ich hole es. Ich muss es aus Versehen wieder eingesteckt haben. Ich werde Dr. Marval um das Rezept bitten. Diot hat es mir nicht zurückgegeben. Da habe ich mich eben geirrt. Aber ein Fläschchen reicht nie im Leben. Das ist zu wenig für einen ganzen Tod. Und wenn ich Arsenik kaufe? Gegen Ratten? Die meisten haben Ratten im Haus. César, willst du wohl, du kleiner Wüstling? Entschuldigen Sie, Suzette, dass ich so schmutzig bin, aber ich bin gerade dabei, für meine kleine Familie zu kochen. Ach, unter Nachbarn, Madame Darn. Denken Sie nur, ich habe Ratten. Fressen mir alles auf. Die ganzen Zeitungen sind in Fetzen. Es war, traue ich mich überhaupt nicht mehr in den Keller zu stellen. César, nun reiß dich doch mal zusammen. Marsch in die Ecke. Ratten. Ja, das wundert mich nicht, Mademoiselle Suzette. Wir haben in Frankreich 2 Milliarden Ratten. Natürlich machen Sie keinen Umweg um Lavalier. Ich würde Ihnen ja gern Minette leihen, aber es gibt große Ratten, die sich wehren. Und Minette könnte einen gefährlichen Biss davon tragen. Aber davon ist ja gar keine Rede, Madame Darn. Von Fallen rate ich Ihnen entschieden ab. Nein, nein, nein, keine Fallen. Sie können doch auch keiner Mücke etwas zuleide tun, oder? Arsenik wird das Beste sein. Darüber machen sich weder Minette noch César her. Sie sind eine gute Seele, Suzette. Arsenik habe ich nicht, aber Mehl mit Arsenik. Ein kurzer, schmerzloser Tod. Man muss immer zu humanen Mitteln greifen. Ich bin ja nicht umsonst im Tierschutzverein. Dann also 2 Pakete Rattentod. Rattentod, Borsäure oder Magnesium. Egal. Ist ja alles weiß. Totenstille herrscht in der Allee. Mittagsruhe in Lavalier. Vielleicht sollte ich sie nochmal einladen. Vielleicht ins Kino. Heute oder nie. War das schön. Danke, Tante Susanne. Nur einen Augenblick, bitte. Malou muss morgen früh wieder in die Schule. Nur 5 Minuten auf eine Tasse Tee. Ach, gut. 5 Minuten. Nicht länger. Versprochen. 5 Minuten. Eine Ewigkeit. Riecht gut. Selber gepflückt. Dios Pfefferminz ist zerrieben. Reiner Staub. Ich mische Lindenblüten und Pfefferminz. Das gibt ein besonderes Aroma. Meiner treu, Susanne. Ein Federgesteck ist in der Galerie Lafayette billiger als beim Großhändler Samuel. Wirklich? So, Malou, hier kommt der Tee. Danke, Tante Susu. Danke, Susanne. Seine Ware ist nicht gut. Dios? Nein, Samuels. Alles Kunstseide. Ja, Samuel hat nachgelassen. Ein gerissener Jude ist er. Und unzuverlässig. Naja, was ist schon zuverlässig? Nichts mehr. Dauernd muss man hinterher sein. Alette bei ihrer Arbeit, Malou bei ihren Schulaufgaben. Oh, ich glaube, es ist Zeit, meine Liebe. Es ist spät. Malou muss ins Bett. Komm, Malou. Gute Nacht. Gute Nacht, Tante Susu. Gute Nacht. Alette! Madame Thomas, was ist Ihnen? Soll ich Dr. Hinzeler holen? Hinzeler, sind Sie verrückt, Alette? Eine kleine Magenverstimmung, nichts weiter. Gehen Sie gefälligst an Ihre Arbeit. Gerade heute, wo die Hüte für die Ledux fertig sein sollten. Sie haben Fieber, Madame Thomas. Legen Sie sich wieder hin, ich bringe Ihnen einen heißen Ziegelstein. Ich habe in meinem ganzen Leben keinen gebraucht. Bringen Sie mir lieber die Hüte für die Damen Leduc. Ich werde Ihnen alles erklären. So war sie gestern den ganzen Tag. Sicher nichts Ernstes. Denk nur an die Pilze kürzlich. Hier hast du ein Rätselspiel. Wenn du die Rätsel nicht verstehst, erkläre ich sie dir. Nun lauf zu ihr und schau, ob sie etwas braucht. Ach, heute geht's Mama schon wieder besser. Na, dann komme ich nachher mal auf einen Sprung vorbei. Ist gut, Tante Susanne. Na, was machen Sie denn für Geschichten, Gabi? Wie schwach Ihr Puls klopft. Seit dem Tee vorgestern. Bei Ihnen ist mir schlecht. Daran ist sicher Ihr Abendessen schuld. Was gab's denn? Gemüsebouillon, wie immer. Und einen Rest Suppenfleisch vom Mittag als Salat. War das Fleisch dann noch frisch? Natürlich. Malou hat doch auch davon gegessen. Ach, dieses Herumliegen macht mich viel kränker, als ich bin. Wollen Sie etwas Karmeliter-Elixier? Das bringt Sie wieder auf die Beine. 10 Tropfen, gerade was Sie brauchen. Ich muss leider schnell in meinen Laden zurück. Morgen sind Sie wieder gesund. Danke, Susanne. Danke. Malou ist schon in der Schule. Und was macht unsere Patientin? Sie hat nach Brühe verlangt. Na, was sagen Sie zu meinen Tropfen, Gabi? Wenn sogar schon der Appetit wiederkehrt? Ja, aber diese Koliken wollen nicht mehr aufhören. Sie kommen immer häufiger. Jetzt alle 10 Minuten. Ach, ich glaube, bis morgen geht's mir wieder gut. Alette, bringen Sie die Hüte zu Madame Leduc. Ist gut, Madame. Aber vorher bringe ich Ihnen Ihre Brühe. Das kann ich doch machen, Arlette. Gehen Sie ruhig. Wenn Sie meinen? Sie werden sehen, Gabi, gegen Ihre Koliken, da habe ich ein unfehlbares Mittel von meiner Mutter. Es geht doch nichts über die guten alten Hausmittel, Madame Gabi. Es darf aber nicht nüchtern genommen werden. Mit ein bisschen Suppe wirkt es Wunder. Ich bin gleich wieder da. Trinken Sie doch leer, Gabi. Das Beste bleibt sonst in der Tasse. So, jetzt noch schön zudecken und ausruhen. Ich spüle das Glas noch aus, sonst bildet der Bodensatz eine Art Zementschicht. Ich schaue dann später noch mal nach Ihnen. Ich werde aus Ihren unzusammenhängenden Worten nicht ganz schlau. Soweit ich das beurteilen kann, eine Darmgrippe. Hat sie sonst irgendetwas eingenommen? Soweit ich weiß, nicht. Ich habe ihr Tee gemacht. Kräutertee. Und Gemüsebrühe. Ja, und Gemüsebrühe. Ich werde ihr eine Spritze geben. Opium gegen die Kollegen. Und ich werde noch etwas aufschreiben. Ein gebräuchliches Mittel gegen Darmgrippe. Am Nachmittag komme ich wieder vorbei. Sie ringt nach Luft und öffnet unaufhörlich wie ein Fisch die Lippen, die eigentümlich krachen, wenn sie zu sprechen versucht. Ich verbrenne. Sie kann nicht mehr urinieren. Die Nieren haben offensichtlich ihre Funktion aufgegeben. Ich werde ihr ein Gegengift verabreichen. Gegengift? Wogegen? Tja, wenn ich das wüsste. Bitte helfen Sie mir und nehmen Sie Ihre Beine. Ich werde versuchen, ihr ein Klistier zu verabreichen. Mademoiselle Amiel hat ihr etwas eingegeben. Madame Thomas hat es mir erzählt. Natürlich, ihr mit euren dummen Quacksalbereien, statt den Arzt zu rufen. Und erst daraufhin hat sich ihr Befinden so verschlimmert. Sie meinen? Oh nein. Hüten Sie sich, Mademoiselle, solche Verleumdungen so aufs Geratewohl zu verbreiten. Madame Thomas hat eine schwere Darmgrippe. Ich komme heute Abend noch einmal nachsehen. Aber ich fürchte mich so allein mit der Kranken. Vielleicht können Sie Madame Darn bitten, herüberzukommen. Nein! Mit ihren Mittelchen würde sie nur Unheil anrichten. Aber eigenartig, wie schnell es mit Madame Thomas bergab geht. Schon zum dritten Mal heute Morgen. Aber Gabis Laden ist doch geschlossen. Und Malu zur Tante, gleich nach der Beerdigung. Wieso die Klingel? Ein trauriger Anblick. Guten Morgen. Traurig? Na, drüben, der Hutladen. Traurig, ja. Besonders für Sie doch sicher ein harter Schlag. Ja, ich liebte das Kind, als gehörte es mir. Und Sie waren doch auch mit Frau Thomas sehr befreundet? Oh, ja, sehr. Man sagt, Sie wollten längst wieder einen Hutladen aufmachen. Einen Hutladen? Ich? Wer hat Ihnen denn das erzählt, Madame Emery? Na, Arlette. Das konnte ich mir denken. Eine kleine Schwindlerin, diese Arlette. Und selbst wenn, dann ja wohl doch nicht hier, sondern in Paris. Aber dort sind Sie doch ganz fremd. Paris. Die Anschrift. Da. Da ist sie. Otto, soll er mir doch sagen, was ich tun soll? Guten Tag, Mademoiselle. Geht es Ihnen nicht gut? Sie sehen blass aus. Mir ist unwohl. Warten Sie. Ich gebe Ihnen etwas. Hier, nehmen Sie. Trinken Sie einen Schluck. Danke. Sie sind nicht von hier? Nein, nur auf der Durchreise nach Paris. Ich muss hier umsteigen. Oh, mein Zug. Gibt es hier eine Drogerie? Ja, gleich vis-à-vis. Ich brauche ein Paket Rattentod. Mir fehlt ein Paket. Das muss man doch ersetzen. Rattentod, einen kleinen Moment bitte. So, fort. So, bitte. Warum bin ich damals nicht gleich hierher gekommen? Wie bitte? Wer will denn hier gemachte Einkäufe kontrollieren? Ich verstehe nicht, Mademoiselle. Ach, nichts. Entschuldigen Sie. Mein Zug. Guten Tag, Mademoiselle. Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Da. Ottos Handschuhe. Auf der Konsole. Seine Handschuhe. Aber warum sitzen hier so viele Menschen? Muss ich ihn mit all diesen Leuten teilen? Ein ausgezeichneter Arzt. Und so zart, wenn er einem wehtun muss. Ich kann doch meine Patientinnen nicht aus der Ferne untersuchen. Aber du lehnst den Kopf an ihre Brust. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Im Hospital Laennec ist er die rechte Hand von Professor Jourdan. Er wird schnell Karriere machen, obwohl er noch so jung ist. Und in 2 Wochen heiratet er auch die Tochter seines Chefs. Ja, er hat eine große Zukunft vor sich. Zukunft? Der Nächste, bitte. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Fort. Fort. Nur fort. Guten Morgen, Mademoiselle Suzanne. Es ist schon 2-mal nach Ihnen gefragt worden. So? Von wem denn? Von der Polizei. Die Polizei? Sie sind wohl ganz verrückt. Nein, nein, ich habe doch meinen gesunden Menschenverstand. Was mögen die denn von mir wollen? Verloren. Verloren. Vielleicht Alette. Oder ein anonymer Brief von Madame Emery an den Staatsanwalt. Ich muss fliehen. So schnell wie möglich. Aber wohin? Bald wird mein Bild an allen Litfaßsäulen hängen. In die Ark? Oder das Gift? Das Rattengift? Wenn schon, dann in meinem Haus. In meinem Laden. Wie Gabi, du musst deinen Kopf retten. Deshalb hast du das Päckchen nachgekauft. Los, tu es zu dem anderen. Schnell. Und leugne. Was wollen sie dir nachweisen, wenn du leugnest? Da sind sie. Den Kopf retten. Was für ein komischer Satz. Mademoiselle Amiel? Suzanne Amiel, ja. Ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Ich weiß zwar nicht, was die Polizei durch mich erfahren könnte, aber ich stehe zu Ihrer Verfügung. Nur möchte ich so lange meinen Laden schließen. Nicht nötig. Den bewacht schon mein Kollege. Was will man denn von mir? Sagen Sie mir doch wenigstens, um was es sich handelt. Es gibt Gerüchte. Man hat bei der verstorbenen Frau Thomas ein Glas mit verdächtigem Bodensatz gefunden, der sich als Rattengift herausgestellt hat. Und was will man von mir? Laut Zeugenaussagen sollen Sie ihr Verschiedenes eingegeben haben. Wir benötigen lediglich Ihr Alibi. Wer sich entschuldigt, klagt sich an. Sie sind Suzanne Amiel? Aber Sie kennen mich doch, Herr Richter. Geboren am 19. Oktober 1909. In Lavalier. Name der Eltern? Paul und Anna Amiel. Sie waren befreundet mit Frau Witwe Thomas? Ja, wir kamen sehr gut miteinander aus. Nach einem Kinobesuch am 25. Mai hatten Sie Mutter und Kind zu einer Tasse Tee eingeladen. An das Datum erinnere ich mich nicht mehr. Aber das mit dem Kinobesuch und dem Tee stimmt. Sie erkrankte noch in der Nacht darauf. Ja, seit einer Pilzvergiftung hatte sie einen anfälligen Magen. Ah, eine Pilzvergiftung. Wann war das? Nun besinnen Sie sich nicht mehr. Nein, nicht mehr genau. Oder halt doch, vielleicht 14 Tage davor? Am übernächsten Morgen, nach dem Kinobesuch, am 27. Mai, gegen 10 Uhr früh, haben Sie nach Madame Thomas gesehen und ihr etwas eingegeben? Ja, Karmeliter-Elixier. Haben Sie davon noch etwas? Gewiss, in der Hausapotheke. Wir werden das prüfen. Am 28. Mai haben Sie ihr ein weißes Pulver gebracht in einer Blechschachtel. Etwas Doppelkohlensaures Natron, ja. Haben Sie die Schachtel noch? Natürlich. Wollen Sie sie sehen? Immer hübsch der Reihe nach. Wir haben ja Zeit. Am 21. Mai holten Sie beim Apotheker Dio faulerschen Likör. Stimmt. Auf ein Rezept von Dr. Marval. Am 22. Mai besorgten Sie sich Rattengift bei der Drogistin Darn. Ich habe wohl einmal Rattengift in der Drogerie geholt, aber wann das genau war... Sie haben Ratten im Geschäft? Nein, im Keller. Und haben Sie das Gift gestreut? Nein, die beiden Pakete sind noch da. Dann muss ich von Amts wegen eine kleine Hausdurchsuchung vornehmen, in Ihrem eigenen Interesse. Ich bedauere diesen Eingriff in Ihr Privatleben. Wie gesagt, von Amts wegen. Ein Fläschchen mit faulerschen Likör, ein zu 3/4 gefülltes Fläschchen mit Kameliter-Elixier. Beschlagnahmt. Eines mit Hoffmannstropfen, eine Büchse mit Natron. Beschlagnahmt. Eine Schachtel Abführtee aus der Apotheke Flora in Paris. 2 Pakete Rattentod. Beschlagnahmt. Aus der kleinen Hausdurchsuchung wird eine große. Bald sieht es in der Wohnung aus, als befände man sich mitten im Umzug. Aber was wollen Sie denn noch im Keller? Rattenspuren suchen. Sie waren 3 Tage verreist? Ja. Wo waren Sie? Müssen Sie das alles wissen? Ich frage nicht aus Neugier, sondern im Namen des Gerichts. Dann werde ich mich vor Gericht erklären. Ich war in Paris und habe dort meinen Arzt aus Lavalier aufgesucht. Ich fühle mich nicht so recht wohl in letzter Zeit. Man glaubte schon an einen Fluchtversuch. Ja, wovor sollte ich denn fliehen, um Himmels Willen? Ich muss Sie leider bitten, mich auf die Gendarmerie zu begleiten. Würden Sie bitte Ihre Aussage nachlesen und unterschreiben. Hier unten. Sagen Sie... Was will man denn eigentlich von mir? Mir sind die Hände gebunden, Mademoiselle Suzanne. Sie haben es doch schwarz auf weiß gesehen. Aber Sie haben sich doch selbst überzeugt, dass bei mir nichts zu finden ist, was auch nur den geringsten Verdacht erwecken könnte. Wir werden die Tote ausgraben und einer Autopsie unterziehen. Und was geht mich das an? Was habe ich damit zu tun? Arme Suzanne. Doktor, man quält mich. Dabei habe ich doch nichts getan. Armes, armes Kind. Was müssen Sie gelitten haben? Es wird nicht so schlimm werden. Man wird Sie auf Ihren Geisteszustand untersuchen. Sie waren nicht zurechnungsfähig in diesen letzten Wochen. Ich kann es bestätigen. Alle meine Erinnerungen, verstehen Sie? Die Liebe eines Jahres. Vielleicht habe ich zu viel von ihm verlangt. Er wusste nie, wann er mich sehen wollte. Er wollte nicht erwartet werden. Er hat mich an Pausen gewöhnt. Erst kleinere, dann größere. Und schließlich blieb er ganz fort. In seiner Praxis waren so viele Menschen. Ich musste ihn mit all diesen Leuten teilen. Aber er konnte doch seine Patientinnen nicht aus der Ferne untersuchen. Und ich kann ihm doch nicht nachlaufen, wenn ich den Laden wieder habe. Die Wahrsagerin... hat es doch versprochen. Oh, mein Kopf, mein Kopf! Arsenik oder Jedes Opfer tötet seinen Mörder von Claire Goll. Die Rollen und ihre Darsteller: Suzanne Amiel, Christiane Paul. Dr. Marval, Friedhelm Ptock. Gabi Thomas, Lena Stolze. Malu, Greta Scharek. Richter Elias, Horst Mendroch. Und als Otto Grieux, Andreas Pietschmann. In weiteren Rollen Ludger Burmann, Mechthild Grossmann, Gisela Keiner, Barbara Nüsse, Marianne Roget und viele andere. Technische Realisation Rudi Stückrath und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Sven Töniges. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Dramaturgie und Redaktion Ursula Schregel.